Dann viel Spaß. Das war Musik. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge des blog.über.de Podcast. Ja, heute mit dabei unser Gastmoderator Stefan. Ja, Gastmoderator. Der Hauptmoderator, würde ich sagen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich wollte ein bisschen Spannung aufbauen. Ah, und wer bist denn du dann? Wer bin ich? Ich bin natürlich wie immer euer René. Der Azubi. Der Blockhaus-Azubi. Der Blockhaus-Praktikant. Genau. Ja, wir sind in der 28. Folge. Aber das klingt irgendwie so nichtssagend, ne? Ja, aber ich sag mal, bevor wir jetzt darauf eingehen, was es mit der 28. Folge auf sich hat, lass uns doch mal ganz kurz gucken, was letzte Woche so Tolles passiert ist. Die Tour de France ist ja nicht mehr aktuell, wie es aussieht. Gott sei Dank. Ja. Die Medizin ist ausgegangen wahrscheinlich. Und Sat1 hat neue Probleme. Hast du gehört? Nee, was denn? Die Sat1-Lizenz wird in Frage gestellt. Ach so, naja, ich meine, ob Sat1 so sendet oder nicht. Ja, und letztendlich geht es nur darum, dass dass im Saarland so ein kleiner Regionalsender auf die Frequenz kommen kann, ne? Hm. Ja, für den ist es doch was. Ich meine, ja, welchen Sender im deutschen Fernsehen könntest du am ehesten, ja, wie sagt man, vernachlässigen, am ehesten drauf verzichten? Jetzt außer 9 Live natürlich. Auf Arte. Oh, ich glaube, da hast du dir jetzt ein paar Feinde gemacht, weil die bringen auch teilweise richtig gute Sachen. Ja, richtig, deswegen ist ja der Thomas Kausch auch dahin gegangen, ne? Genau, der ehemalige Nachrichtensprecher von Anchorman. Sat1. Der Anchorman. Ja. Der Gastgeber. Ja, aber nichts gegen Sat1 ist ja indirekt mal ein Arbeitgeber von mir gewesen und ja. Ich bin ja bis zum Tode loyal. Na, ja, ist ja klar, ne? Jetzt weißt du auch, warum du da nicht mehr bist. Du solltest ja mal drüber nachdenken. wir haben noch ein anderes tolles Thema letzte Woche gehabt, zumindest in Berlin. Wir haben einen neuen Problembär. Ja. Meinst du den auf der Flagge? Den auf der Flagge am Rathaus, am Roten Rathaus in Berlin, genau. Richtig. Ja, und wer hat dich auf diese Sache gebracht? Natürlich deine Mutter, die mich mit einer Fotografie beauftragt hat. Ja. Gibt's denn da den Beitrag schon zu? Den gibt's noch nicht. Aber den Hintergrund können wir ja mal erklären. Ja, das wäre mal interessant, würde mich auch interessieren. Die normale Berliner Fahne ist ja, glaube, rot-weiß, ne? Also rot-weiß-rot. Genau, in der Mitte weiß und oben und unten rot. Und die offizielle Berliner Fahne hat keinen Bären, glaube ich, ne? Oder? Keinen? Doch, die hat einen Bären, aber nicht einen mit Krone auf Wappen. Genau, das war das Problem, richtig. Und am Roten Rathaus hängt halt so eine Fahne, die augenscheinlich nicht die offizielle Fahne von Berlin ist. Aber wir haben ja nicht genug andere Probleme, deswegen wird diese jetzt ersetzt, weil Klaus Wowereit darf diese nicht mehr auf sein Haus sozusagen setzen. Unter falscher Flagge sozusagen. Richtig, richtig. Falsch geflaggt. Hm. Ja, und dann haben wir ja noch ein drittes großes Problem in letzter Zeit gehabt. Die Deutsche Bahn. Da gibt es ja auch neue Sachen. Die will ja billiger werden. Das kommt jetzt für dich ein bisschen spät, ne? Die will billiger werden? Wie? Ja, und zwar wollten die die Preise für die erste Klasse, wollten sie runtersetzen. Na, um gut, die, das betrifft mich ja nicht. Nee, warum nicht? Wolltest du nicht mal mit der ersten Klasse fahren? Vielleicht wird dir ja dann erschwinglich. Naja, nee, also zweite Klasse finde ich schon ganz gut. Ja, weil 15% ist die nur ausgelastet, die erste Klasse. Mhm. Was kostet so ein Ticket, weißt du das, für erste Klasse? Nee, nach Dresden jetzt zum Beispiel? Kann ich dir nicht sagen. Was zahlst du immer nach Dresden oder Chemnitz, wo du hinfährst? Na, Leipzig, also Berlin-Leipzig, weiß ich, kostet, ich glaube, 39 Euro eine Fahrt. Im ICE. Ach so. Eine Stunde, 5 Minuten. Ja. Ist schneller als mit Auto. Und wahrscheinlich auch entspannter. Wenn der Zug denn kommt. Ja, wenn der Zug kommt, aber... Ja gut, Du hast einen Beitrag dazu geschrieben sogar. Genau, auf der Rückfahrt hatte ich ein paar Probleme. Da ich ja jetzt über Leipzig fahren musste, bin ich in Leipzig pünktlich gewesen. Und dann stand schon dran, 20 Minuten später. Ja, aber die Bahn wäre nicht die Bahn, denn ich habe mich schon gewundert, warum da so viele Bahnmitarbeiter sich auf dem Bahnsteig versammelt haben. Und irgendwann kamen sie auch bei mir vorbei und haben mich gefragt, ob ich denn nach Berlin fahre. Und haben mir dann ein Freigetränk angeboten, was ich auch natürlich angenommen habe. Das fand ich sehr nett. Da war ein bisschen Beruhigungsmittel drin. Genau. Ja, Schlafmittel. Ja, nee. Also, aber ich kann sagen, bin ja jetzt schon öfter mit der Bahn gefahren, ich finde es eigentlich sehr entspannt. Und mein Gott, hinzu kann halt auch mal Verspätung haben. So, jetzt sag nochmal die Beitrags-ID, machen wir mal ein bisschen Werbung für deinen Beitrag hier. Oh Gott, die muss ich raussuchen. Okay, dann such mal raus, hier habe ich noch eine Neuigkeit. Seit 1. August darf in 2 Bundesländern oder in 3 Bundesländern nicht mehr geraucht werden in Restaurants. In welchen Bundesländern, Stefan? Nordrhein-Westfalen. Nenn mir mal die anderen beiden. Ich weiß nämlich nur 2. Baden-Württemberg ist es, glaube ich, oder? Nee, also ich habe Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Ah, Mecklenburg-Vorpommern noch nicht ganz. Da gab es noch ein anderes. Ich dachte, ab 1. August ist es da. Ja, auch, aber nur, also na, nicht so streng wie in den anderen. Das kommt erst noch. Du meinst nicht so viele wie in anderen Bundesländern? In Mecklenburg-Vorpommern sind ja nicht so viele Leute. Ich sag dir erstmal die Beitrags-ID oder euch, liebe Zuhörer, die 1477. Aber zum Thema Rauchverbot hatte ich da auch eine gute Story noch. Als ich nämlich in Leipzig warten musste auf dem Hauptbahnhof, gab es dann natürlich immer verschiedene Ansagen auf Deutsch und Englisch. Die englischen Ansagen wurden auch live gesprochen und da hat man halt so eine englisch sprechende Sächsin sozusagen gehört. Das klang sehr niedlich. Please don't smoke. Ja, genau. Es gab auch Durchsagen, weil auch dieser Bahnhof ist ja ein rauchfreier Bahnhof. Und erstaunlicherweise haben die ganzen Raucher diese Ansagen ignoriert. Und die meisten davon waren Leute, die, es war Sonntagabend, die augenscheinlich gerade in ihre Kaserne gefahren sind. Also Leute von der Bundeswehr. Soldaten. Richtig. Soldaten, die vorbeimarschiert. Erkannt. Nein, die standen da halt. Aber die haben das alle ignoriert. Ja. Also, das waren erstmal die Neuigkeiten außerhalb des Blogs. Ja, jetzt kommen wir zum Blog. Zum Blog. Ach, übrigens, genau. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Irgendwie habe ich was gehört, dass Unternehmenspodcasts demnächst eine Sendelizenz beantragen müssen. Aha. Wenn sich das so weiterentwickelt, dann werden wir wahrscheinlich auch hier bald einen auf Piratenradio machen. Weil ich habe keine Lust, eine Sendelizenz zu kaufen. Dafür reicht unsere Kasse noch nicht ganz. Ja, kommt drauf an, wie teuer die ist. Tja, egal. Kommen wir zu unserer 28. Folge. Genau. Was ist denn daran so besonders, Stefan? Ich überlasse dir das. Ja, also man stelle sich vor, man erlebt ein Jahr und hat 28 Folgen Blockcast gehört. Ja! Ein Jahr Blockcast. Juhu! Am 1. August 2006 war es soweit. Da gab es zum ersten Mal einen Test-Blockcast sozusagen im Blog. Der war noch an einem Dienstag, glaube ich. Und Was war der? Auf einen Dienstag haben wir die sogar freigeschaltet, weil wir einfach mal gucken wollten, wie der ankommt. Und ja, stimmt. Irgendwann haben wir es dann auf Sonntag verlegt und im 2-Wochen-Rhythmus gemacht. Und weißt du noch, wie wir ihn produziert haben? Ich habe dich mit dem Handy angerufen. Richtig. Ganz umständlich. Aber es hat funktioniert. Genau. Das war, ich hatte ein heißes Ohr nach, ich glaube, wie viele Minuten haben wir da gemacht mit der ersten Folge? Das weiß ich, glaube 20 Minuten oder so, war nur recht kurz, ne? Ja, lohnt sich nochmal reinzuhören, so als Erinnerung. Mal. Ja, und mittlerweile haben wir beide ein Tonstudio hier in unserer Wohnung aufgebaut und das ist natürlich topmodern. Ja. Mit Mischpult und alles, was dazu gehört. Nur das Beste für unsere Zuhörer, für aber euch, natürlich. Unsere lieben Zuhörer. Weil, und was wären wir ohne euch? Ohne nichts, euch. Genau, ja. Nichts. Ja, also nochmal zur Statistik. 27 Folgen plus diese macht 28, sind insgesamt 13 Stunden, 34 Minuten und 49 Sekunden, die wir euch auf die Ohren gegeben haben. 13 Stunden ist ein ganzer Tag. Hä? Nee, 13 Stunden hat mein Tag nicht. Meiner hat 24. Ja, der schläft auch ein bisschen. Ah, stimmt, richtig. Und das macht im Durchschnitt exakt 30 Minuten pro Folge. Also wir halten unseren Durchschnitt. Ja, wobei wir ja gesagt haben, dass wir so ein bisschen länger werden wollen wahrscheinlich. Dafür aber mit Pause. Ja, wir gucken mal. Noch aber 30 Minuten ist schon eine gute Zeit, finde ich. Ja. Und wir haben auch ein schönes Lied rausgesucht zur Feier des Tages. Ihr hört schon im Hintergrund. Arschpopeng. Arschpopeng, genau. Haben die eine Webseite? Keine Ahnung. Das Lied heißt Double Merci. Ja, und wir dachten, das passt einfach. Also wir wollen uns an dieser Stelle auch nochmal bei euch bedanken. Ja. Für eure treue Zuhörerschaft. Für euer vieles Feedback und ja, auch an die drei Gastmoderatoren, die ja dich dreimal ersetzt haben in den 27 oder jetzt auch 28 Folgen. Ach ja, siehste. Apropos Feedback. Ich würde mal sagen, das machen wir noch schnell vor der Pause. Maite hatte doch irgendwas, mir ist was in Erinnerung, das wollte ich unbedingt erwähnen. Maite hatte Feedback abgegeben zum letzten Blogcast. Ja, ich kann mich auch dran erinnern. Und zwar sagte sie sagte irgendwas, sie worauf schrieb, ich nochmal eingehen wollte. Ja, mit den Ratten und Mäusen bestimmt. Ach so, genau, sie sagte, ja, es hat ihr Spaß gemacht, den Blog anzuhören, egal wo und wann. Und da wollte ich doch mal unsere lieben Zuhörer, also euch, auffordern, erzählt uns doch mal, wo ihr uns hört, genau, wo ihr den Blogcast hört. Hört ihr ihn auf Klo, auf dem Weg zur Arbeit? Oder beim Einschlafen? Zum Einschlafen. Ihr hört dann immer nur die 5 Minuten dann wahrscheinlich. Ja. Ja, also schreibt uns das einfach mal in die Kommentare oder hört bis zum Ende zu, dann erfahrt ihr nochmal die Kontaktmöglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Ja, mich würde es mal interessieren, ich denke dich auch, Stefan. Definitiv. Kann ja sein, dass er uns auch in der Firma beim Meeting hört oder so. Genau, während des Meetings. Dem Chef halt nicht zuhören würde. Es wäre übrigens für die Leute, die das noch nicht machen, eine gute Alternative. Ist bestimmt spannender. Ja. Gut, ich würde sagen, dann machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Richtig, wir hören jetzt nochmal rein in Arschpopeng und in Double Merci. Okay, und hören dann uns gleich wieder. Pump up the volume. Mach mal lauter. Das ist euer Lied. Ihr seid spitze. Wunderbar. Schön, dass es euch gibt. Wir hören die Faste lobend locken, auf allen Bühnen wollen wir rocken, bis das der Laden kommt. Ja, wir sind immer noch da. Ich hoffe, ihr habt die Pause gut überstanden. Wach werden. Ja. Hast du mal eine Trillerpfeife? Nee, keine Angst, Leute. Ja, wir sind immer noch bei Blockcast Folge 28, die Jubiläumsfolge, denn ein Jahr Blockcast seit 1. August 2006. Und ja, was gibt's denn noch andere Podcasts, die über uns zum Beispiel berichten? Wir haben ja auch über andere berichtet. Ja, wir waren ja öfter mal vertreten in einigen Podcasts. Also ich erinnere mich an die Deutschstunde bei Adam Curry, den ehemaligen MTV-Moderator. Genau. Und ja, dann waren wir beim Blick über den Tellerrand. Alex Wunschel. Genau, von Alex Wunschel. Grüße. Ja, schöne Grüße auch dahin. Und dann hatte ich ja mal oder empfohlen, den Werbung gemacht Abladern. Hast du. Ja, Werbung gemacht für den Geil Ablabern Podcast. Und ja, die hatten dann auch in ihrer Sendung versucht, auf unsere Seite zuzugreifen. Aber es ging nicht. Und das, genau. Ich denke mal, es wird einigen anderen auch so gegangen sein. Richtig, das war ein sehr kurioses Problem, denn anders als wir erst vermutet haben, ging der Blog, das war irgendwie vor 2 Wochen, ne? Ja, zur Veröffentlichung des letzten Blogcasts, war es so, dass einige Leute den Blog aufrufen konnten, andere aber nicht. Also es war ein technisches Problem und ja, der wirkliche Grund war, der Provider wurde mit sozusagen attackiert, also angegriffen und deshalb ging der vorübergehend nicht. Es betraf allerdings wirklich nur einige Provider. Also du hast ja Kabel Deutschland, René, ich habe Arcor, also wir konnten den nicht aufrufen, nur mit gewissen Tricks, aber Montag ging es dann wieder. Ne? Also es tut uns sehr leid, liebe Leute vom Geil Ablabern Podcast. Probiert's auch in der nächsten Folge nochmal. War Stefan, keine böse Absicht. Du solltest es im süddeutschen Dialekt sagen, damit die dich auch verstehen. Ein süddeutscher Dialekt? Meinst du jetzt bayerisch, fränkisch oder schwäbisch? Fränkisch mehr, ja. Oh Gott, ich kann kein Fränkisch. Ja, lass mal, die haben auch mit ihrem Hochdeutsch Probleme. Haben sie auch in ihrem Podcast zugegeben. Ey, wenn du die jetzt beleidigst, dann berichten die nicht mehr über uns. Nee, wir im Prinzip... Sag doch gleich, die können kein Deutsch. Nein, kein Hochdeutsch. Nee, sie hatten übrigens auch vermutet, dass wir unseren Rechner an einer DSL-Leitung haben und darüber den Blog betreiben und möglicherweise einer DOS-Attacke erlegen sind. Ja, das jetzt, war ja die halbe jetzt, Wahrheit, ne? Jetzt, wo du es sagst, ich war doch im Urlaub, hätte ich meinen Rechner nicht ausmachen können. Nee, du hast dein Modem ausgemacht. Ach, Mann. Dein 56K-Modem. Nein, also so ist es nicht. Wir haben schon einen richtigen Provider. Naja, ob der richtiger ist. Wir haben einen Provider. Ja. Ja, okay, also ja, so viel dazu, würde ich sagen. Genau, haken wir ab und trotzdem danke, dass ihr versucht habt, auf unseren Blog zu gehen. Genau, und jetzt könnt ihr lesen. Wir schreiben in Hochdeutsch und das wird ja wohl auch zu lesen sein im süddeutschen Raum und vor allem in Bamberg. In Bamberg. Bamberg. Bamberg. Ja. Nee, ich weiß nicht, ob das der richtige Dialekt ist. Sächsisch könnte ich noch, aber mehr auch nicht. Ja, du kannst ja auch einen Podcast machen, dann mal zukünftig den, was heißt denn labern auf Sächsisch? Labern? Ja, rumlabern. Keine Ahnung. Menno. Menno. Ich weiß es nur in Schwäbisch, aber es hießen Geul abbobbeln. Da fällt mir der super Bobbel ein. Wie heißt der? Okay. Super Bobbelsche. Was heißt das? Der Super Bobbelsche. Bobbelsche, ja, genau. Na hier, der okay. Superstar, wie heißt er doch gleich? Ja, jetzt lass uns hier nicht mit Boris Becker eine halbe Stunde verplempern. Den meinte durch. Ich zwar nicht, aber egal. Hä? Egal. Machen wir weiter. Ja, weiter im Plan. So, Themen im Blog. Richtig. Oh, wir müssen uns echt beeilen. Ja, ja, dann zieh mal durch jetzt. Zieh mal durch, alles klar. Themen, 1, 2, 3 und fertig. Nein, wir haben... zwei Themen gehabt. Ah, oh, Skifahren im Sommer. Meinte hat er eine Skihalle in der Nähe von Mannburg besucht und. Genau, und zwar, ich glaube, es war bei Senftenberg. Das wusste ich übrigens noch gar nicht, dass es da sowas gibt. Meinte ist selber nicht Ski gefahren. Sie hat irgendwie Babysitter gespielt. Aber ihr Freund und noch ein Bekannter, die haben die schiefe Piste ausprobiert. Und ja, also waren doch recht begeistert, aber nach einer Weile, das normale Skifahren hat ihnen dann nicht so gefallen. Da haben sie halt, ich glaube, Snowboard ausprobiert, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber ich gehe mal davon aus. Ja, war mal wieder was anderes. Maite hat ja schon aus ihrem Skiurlaub, ihrem Winterurlaub berichtet. Und jetzt im Prinzip im Sommer auch wieder über Ski. Interessant fand ich, dass die Piste nur 120 Meter, glaube ich, lang war, ne? Also ich kann mir da nicht die Dimension so vorstellen, ob das viel naja, 120 Meter, jetzt überleg mal, wie schnell du mit Skiern bist. Also da musst du schon bremsen. Da musst du schon ganz schön bremsen, damit du 2 Minuten oder eine halbe Minute was vom Runterfahren hast. Ja, ist nicht viel, ne? Nee. Aber sie fand okay, das zu gucken. War ihr vielleicht am sichersten. Ja, aber ihrem Freund war schnell langweilig gewesen. Ja, das normale Skifahren, aber ich glaube, er hat dann probiert... die Snowboard zu fahren und das war doch dann mehr Fun. Ja. Dann weiteres Thema. Großer Kinofilm. Großes Kino-Event. Auf ProSieben wird es schon durchgequetscht. Ja, genau. Da kann man sich schon satt sehen an Simpsons. Eigentlich wird es da schon zu Tode gepromotet. Ja, also ist es dann meistens. Ja, aber die Simpsons immerhin, die aktuellen Kinocharts sagen, wer ist Harry Potter? Die Simpsons sind viel beliebter. Ist das wirklich so? Ja. Und vor allen Dingen, weil Harry Potter läuft ja, glaube ich, schon 1-2 Wochen länger. Und die Simpsons haben es gleich am ersten Wochenende getoppt. Ich hatte mal einen Harry Potter-Toon gezeichnet. Ich wollte es eigentlich mal in den Blog stellen, aber ich finde es nicht mehr. Kannst du dich noch erinnern, welches ich meine? Nee. Wo steht Harry Potter, macht immer so einen Scheiß und dann steht sein Kumpel neben ihm, die Füße an den Arm gezaubert und... Nee, sag mir nicht jetzt nichts. Ja, ich versuche, also wenn ich's finde, stelle ich es auf jeden Fall nochmal rein. Harry Potter wird dann noch eine Weile en vogue sein. Meinst du? Ach, irgendwann ist doch vorbei, oder? Ja, da kommen bestimmt noch 50 Teile, oder? Ah nee, wir dürfen jetzt nicht die ganzen Harry Potter-Fans verkraulen. Achso, und wir dürfen vor allem ja nicht verraten, dass Harry Potter am Ende des Films stirbt. Ja, nee, keine Ahnung. Ja, also ich habe nicht gesehen, ich weiß es nicht. Aber ich weiß ja schon was aus dem neuen Buch, habe ich neulich gesehen im Fernsehen. Aber das verrate ich auch nicht. Achso, ich habe gerade gehört, er stirbt, wenn dann, in dem Buch, weil das Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist, war ja aktuell nicht der Film. Doch, na klar. Nein, aber der Buch ist ein Teil, ich glaube, der Buch hinkt ein Teil vor. Das Buch. Stimmt. Ey, weißt du, woran das liegt? Ich sag nur, der Model und das Freak. ja, auf jeden genau. Fall. Das, wenn du das 5 Minuten geguckt hast, dann entfällt dir jeglicher deutscher Sprachzusammenhang. Nee, also der Buch und das Film, Buch? Das ist dann schon... Was, ein Buch? Na. Ja. Ja, also im Oktober kommt erst die deutsche Fassung des Buches raus. Ja, ich empfehle, gleich die letzten Seiten zu lesen, man spart sich eine ganze Menge Vorgeschichte. Ja, also ich muss ja zugeben, ich oute mich mal jetzt als Nicht-Harry-Potter-Fan. Ja, wenn nicht, ich habe dir auch in meinen Flickr-Account habe ich die ins Netz gestellt. Kannst du doch da lesen, wenn du willst. Ja. Oh, ich glaube, wir haben uns gerade wenig Freunde gemacht. An der Stelle mal einen Gruß an Angela, die ist nämlich riesen Harry-Potter-Fan. Ja. Ist auch. Und an Domi natürlich. Ein kleiner, bezaubernder, süßer Junge, dieser Harry-Potter. Ja, dachte, du meinst jetzt Angela. Ja, natürlich nicht. Oh Mann, ey, jetzt hier, was haben wir jetzt noch? Fritz. Also die Simpsons. Ach so, ja. Ein Film, den ich euch absolut empfehlen kann. Du hast ihn gesehen. Gesehen. Ja, stimmt, und, du hast meiner Meinung nach viele Gags, die sehr politisch sind, und ich glaube, so die richtigen Kinder, die Simpsons-Fans sind, die verstehen das. War es doch nie, das war doch nie ein Kinderfilm, Stefan. Richtig. Allein schon Itchy und Scratch. Ja. Allein wegen diesen kurzen Einfügungen müssen die Simpsons schon FSK 18 sein. Das wär's, ja. Aber dann würden die ja nicht auf Pro7 um 18 Uhr kommen. Richtig. Na gut. Ja, also schaut's euch an, obwohl, sehr zu empfehlen. Pro7 hatte in der werberelevanten Zielgruppe ab 14 Jahren nicht so viele Zuschauer, von daher ist das schon in Ordnung. Naja. Was gab's denn noch? Ja, ein Kneipenquiz. Schon wieder Maite. Ja, na, die wird immer mehr zur aktiven Bloggerin. Ja, die erlebt viel. Ja, die ist ja ständig auf Achse. Wenn sie nicht gerade auf Arbeit ist und Blockcast hört. Ja, wenn sie nicht gerade auf Arbeit ist, um den Blockcast zu hören, genau. Na gut, dass sie mal alle 2 Wochen arbeiten braucht dann. Ja, Fritz Kneipenquiz im Olympiastadion. Fritz deshalb, weil es geht um einen Berliner Radiosender. Radio Fritz. Öffentlich-rechtlich, dafür zahlen wir auch schön unsere GEZ-Gebühren. Genau, Talkradio, ne? Also da wird eigentlich nur gequatscht, so ist mir zumindest der Sender in Erinnerung. Ja, also ist nicht mein Geschmack. Erzählradio. Ja, genau. Ja, Maite war da halt bei so einem Kneipenquiz, das wird wohl regelmäßig gemacht. Und da müssen Leute in Gruppen Fragen beantworten. Und der Sieger kann was gewinnen. Weißt du auch, was er gewinnen kann? Ich glaube, einen Tag in der Kneipe oder so. Oder einen ganzen Abend. Oder einen Kasten Bier oder ein Fass. Oder. Ja, irgendwie so in die Richtung war das, ne? Ich habe mir den durchgelesen. Aber es ist nicht viel hängen geblieben, oder was? Nee, aufgrund meiner... Nein, es war zumindest das Finale diesmal. Und diesmal war es im Olympiastadion, weil eigentlich ist es immer in der Kneipe. Deshalb heißt es ja auch so. Ne? 3000 Leute waren wohl da und Maite hat leider nicht so gut abgeschnitten. Soll ich dir mal eine Frage daraus stellen? Na los, komm ganz schnell. Oder nee, wer die Fragen lesen will, der soll ins Netz gehen. Auf Beitrag 1468. Genau. Und dann machen wir lieber unser Frage- und Antwortspiel. Ja, das können wir auch machen. Der Gewinner, du hattest recht, bekommt 50 Liter Freibier. Ja, schön. Und die muss er am selben Abend noch austrinken. Die sind nämlich, die verfallen am Ende des Abends. Warte. Achso, pro Runde gewinnt man auch noch. Jetzt habe ich das auch verstanden. Und zwar kriegt man einen Gutschein über 25 Euro für Getränke. Und wenn die Kneipe, also die ganzen Leute, besser als die Moderatoren waren beim Quiz, dann bekommt die Kneipe 50 Liter Freibier. Ja, jetzt verrat doch nicht den ganzen Beitrag. Doch, ihr könnt euch das ja mal durchlesen. Zum nochmal erleben. Richtig. Und Maite hatte mich, glaube ich, auch gefragt, ob ich da mitkomme, aber ich konnte an dem Tag nicht. Ich glaube, das ging darum. Du warst nicht in Denkerlaune. Ja. Egal, schade. Vielleicht beim nächsten Mal. So, gut, aber damit du heute noch zu deinem Quiz kommst, machen wir jetzt das Frage- und Antwortspiel. Ja. Und ja, damit du raten kannst, weil du ja nicht bei dem Quiz warst, denk dir mal eine Zahl aus. Oder soll ich mir eine ausdenken? Ja, mach einfach. Gut, dann nehme ich mal Beitrag Nummer, das war ist eine Blogparade. Ja, genau, sag mir mal von der... Von 1 bis 10 die Plätze. Genau, die Plätze in der KW 33 von 1 bis 10. So, warte mal, das ist... Aber wir haben ja noch mehr. Und zwar haben wir... Moment. Die Musik läuft schon. Es ist das berühmte Bass. Hast du unserem Programmierer schon mal gesagt, dass er mal ein Programm schreiben soll, was automatisch den passenden Beitrag raussucht? Nee, der ist nicht mehr dabei. Haben wir den auch schon entlassen? Nein, ich habe zumindest im Moment keine Zeit dafür. Ich muss arbeiten. Ach ja, stimmt. Erzähl mal kurz. Du bist der... Ja, arbeiten. Du bist der, früh hin, abends zurück. Du bist der neu verbunden. Schlafen und wieder arbeiten. Richtig, seit 1. August mein neuer Job. Ja. Macht durchaus sehr viel Spaß und ist 5 Minuten sehr von dir entfernt. Zukunftsträchtig. Ja, wenn ich schnell laufe, aber dann bin ich auch K.O. und rieche nach Schweiß, wenn ich mich dann da hinsetze. Deshalb laufe ich ein bisschen langsamer, dauert es eine Viertelstunde. Ja. So, und zwar. Schieß los. Das Frage- und Antwortspiel. Ja, genau. Und zwar habe ich jetzt Beitrag 234. Und das ist ein Thema, eine Art von Thema, für die wir sogar schon eine Kategorie einrichten wollten, weil davon so viele Beiträge sind. Ach so? Ja, und es gab... 234, das muss ja ziemlich am Anfang gewesen sein. Ja, die, überleg mal, was für eine Art von Beitrag das sein könnte. Also das, es gibt ja Beiträge, wir haben Erlebnisbeiträge und dann gibt es... Vielleicht irgendwas mit Tieren? Tierbeiträge haben wir auch, genau, aber das ist kein Tierbeitrag. Wir haben noch einen anderen. Da wollten, Sport? Genau, Fußball? Es ist ein Sportbeitrag. Ein Sportbeitrag. Ja. Also am Anfang war ja dann, war das, sag mal den Monat, von wann das war. Der Beitrag ist vom 25. Mai 2006. 25. Mai 2006, das war 1 bis 2 Wochen vor der Super-Fußball-WM in Deutschland. Das kann sein, ja. Ja, und hat aber damit also es kann, dann kann es ja nur um die Bundesliga gehen. Nee, hat so. Mit der Bundesliga auch nichts zu tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir der Beitrag schon ein bisschen die Tränen in die Augen drückt. Die Tränen? Dann hat er mit Sport zu tun. Ja. Geht's um Fußball? Nein. Sport. Es gibt auch noch andere Sportarten außer Fußball. Aber wir im Block mit Sport? American Football? Ja. Ah, ist ja klar, dass du wieder einen Beitrag von dir rausgesucht hast. Saisonende. So ungefähr, genau. Es war ein Saisonende, ist richtig. Und zwar, richtig. Welche Saison, welches Jahr? Na, 2006. Ja, genau. Ja, und logisch. Im Prinzip ist es nochmal ein Abriss von... Der Rückblick auf deine Football-Saison. Genau, ich glaube, es war sogar die erste Saison, die ich an der Seitenlinie von Berlin Thunder verbracht habe. Richtig. Ja. Und wann machst du den nächsten bei Berlin Thunder? Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht in der Wunde bohren. Ja, genau. Die wird es nicht mehr geben, für alle, die es noch nicht mitbekommen. Genau, also American Football in Deutschland ist erstmal auf Sparflamme. Ja, dann würde es ja auch deutscher Football nicht heißen und nicht American Football. Ja, also für mich sicherlich ein Beitrag 234, den ich mir öfters noch anschauen werde. Ja. Und ja, mit... Bookmarken dir. Ich werde ihn mir gleich mal bookmarken. Aber nicht, dass du jetzt weinst. Ja. Falls ihr einen Lieblingsbeitrag habt, schreibt uns. Genau, schickt uns eine Mail an blog@juba.de. Genau. Oder nutzt das Kontaktformular im Blog. Und ihr könnt auch die Kommentarfunktion des Beitrags verwenden. Oder ihr ruft uns an unter 030 202 36803. So ist es. Ich sag's nochmal in einer anderen Reihenfolge. Also ruft an zum Ortstarif unter 030 202 368 03. Aber natürlich nur, wenn er aus Berlin kommt. Sonst ist es kein Ortstarif. Das kostet doch alles gleich heutzutage, oder? Na. Oder ihr geht über Peter zahlt. Da kostet auch nichts. Peter zahlt. Genau. Und ihr könnt auch kostenlos auf andere Art und Weise telefonieren. Dazu benutzt ihr bitte einfach den grünen Hörer. Ich glaube, das war im Kontaktformular. Ist ein grüner Hörer. Da klickt ihr drauf, genau. Gebt eure Telefonnummer ein und ihr werdet sofort angerufen und könnt dann auf die Mailbox sprechen. Ja. Probiert's aus. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ja, eine Rubrik haben wir vergessen. Nämlich? Nicht vergessen. Das Beste heben wir uns die kommt Schluss jetzt. Auf. Happy! Happy birthday to you! Die Geburtstagskinderrunde. Da haben wir zwei Leute, zumindest ich. Zum einen, die kennst du auch, die Heike hatte Geburtstag. Ja, die hat mal beim letzten Mal ehemalige schon gratuliert. Kollegin. Doch, weil du den letzten Sicher? Mal... Ja. Stimmt, die hatte ja genau an dem Tag, wo der... Ja, siehst du, ich war im Jetzt Urlaub, ich habe alles verpeilt. Oh, dann müssen wir einmal zurücknehmen. Ja. Also Heike, erwähnen wir jetzt kein Wort mehr drüber. Dann hat eben nur noch einer Geburtstag. Ja, und zwar kein anderer als Leo. Und zwar, der hatte auch letzte Woche schon Geburtstag, aber das war... Aber das war ein anderer. Das war der war viel kleiner. Ja. Jetzt hat der Leo von unserem Blog Zugpferd Maite gewonnen. Geburtstag, nicht gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir, lieber Leo. Und ja, und es hat noch jemand Geburtstag. Und zwar... letztes Jahr, als wir die erste Folge rausbrachten, da hat er sich noch beschwert, dass ich ihm nicht gratuliert habe, und zwar der Roger. Ihr kennt ihn bestimmt auch, ich habe ihn mal in dem Beitrag Muckefuck erwähnt, er hat nämlich ein kleines Café in Hannover. Und ja, an dieser Stelle alles Gute, viele geschäftliche Erfolge, und der Beitrag ist übrigens die 623, der Muckefuck-Beitrag, wer noch nicht weiß, um wen es geht, ja. Alles Gute nochmal an alle Geburtstagskinder an dieser Stelle. Genau. Gut. Ja. Na, da sind wir ja schon fast am Ende dieser Jubiläumssendung. Stimmt. Kann man nur hoffen, dass wir noch weitere viele Jahre schaffen. Ja, ich denke mal schon. Ja, ich meine dann in 30 Jahren, denn wenn wir so alt und tatterig sind, ja. Wer weiß, wie sich das dann anhört. Also ich sag mal, die 50 machen wir bestimmt auf jeden Fall noch voll. Da würde ich, oh, da haben wir ja schon über die da Hälfte. Da würde ich mal sagen, dazu doch. Verpflichten wir uns jetzt hier an dieser Stelle. Oh, muss ich was unterschreiben? Ja, und wenn sich dann der finanzielle Erfolg eingestellt hat. Ja, dann machen wir immer live von der Südseeinsel. Ja, nee, also wie gesagt, wir sind euch total dankbar, dass ihr uns anhört. Und wir sind euch natürlich noch dankbarer, wenn ihr dafür sorgt, dass dieser Blogcast auf User-Generated Content zurückgreifen kann. Also, sprich, lasst mal ein bisschen was von euch hören. Genau. Ja, im Blog klappt das ja schon super gut, und jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns fürs nächste Jahr vor, dass wir mal ein paar mehr als unsere Stimmen hier nur hören. Genau. Der Anfang war ja also schon gut mit den Gastmoderationen. Gerne, das war eine super Idee, und die kann ja nur von einem kommen. Von mir, ich habe Urlaub gemacht. Stimmt, darauf wollte ich hinaus. Okay. Alles klar. Also, wir hoffen, ihr hattet Spaß, und wir sehen uns in zwei wir Wochen, beziehungsweise hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, dann mit der 29. Ja, Stefan, war schön mit dir, das Jahr. Ja. Gut, macht's gut. Ne? Kann ich nur zurückgeben. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Genau, bis dann, tschüss. Ja, war doch in Ordnung. Ja, finde ich auch. The best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.